Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. You're back. Wir sind wieder da. We're doing a short, quick series about rivers of living water. Und machen eine kurze, schnelle Serie über Ströme lebendigen Wassers. I have already mentioned this to you a few times. Ich habe euch das bereits öfters gesagt. When many years ago the Lord said to me, I need to make a choice. Als der Herr vor vielen Jahren zu mir gesagt hat, ich muss eine Entscheidung treffen. If I would like to live as a reservoir or as a channel. Ob ich lieber als Gefäß oder als Kanal leben möchte. You know, it's really, really sad how the majority of Christians choose to be a reservoir. Es ist wirklich traurig, wie die Mehrheit der Christen sich entscheidet, ein Gefäß zu sein. And I will explain these things. Ich werde diese Dinge dann erklären. Before I do that, let's read what Jesus said in John chapter 7. Aber zuvor lasst uns lesen, was Jesus in Johannes 7 gesagt hat. On the verse 37, he says this. In Vers 37 sagt er folgendes. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach. Screaming preacher. Er war ein rufender Prediger. The Bible says he cried. Die Bibel sagt, er rief. In the original Greek, it actually means to scream. Im Original Griechischen bedeutet das, er schrie. That's true. Das ist wahr. And this is what he screamed. Und er schrie folgendes. Anyone thirst, let him come to me and drink. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. This he spoke concerning the Spirit. Das aber sagte er von dem Geist, whom those believing in him would receive. Denn die empfangen sollten, die an ihn glaubten. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. You know, we all have to choose. Do we want to be rivers or do we want to be channels or reservoirs? Wisst ihr, wir alle müssen uns entscheiden, ob wir Ströme oder Kanäle oder Gefäße sein wollen. It's very interesting that Jesus actually offers two things. Es ist sehr interessant, dass Jesus eigentlich zwei Sachen anbietet. First thing he offered for your thirst to be quenched. Als erstes bietet er an, dass euer Durst gestillt wird. But then he offered another thing. Und dann hat er noch was angeboten. That you can become the ones who will quench the thirst of others. Und zwar, dass ihr diejenigen werden könnt, die den Durst anderer stillen. You know, even as I've preached the new covenant all over the world for many years now. Obwohl ich den neuen Bund seit vielen Jahren auf der ganzen Welt predige. It is so sad. Ist es so traurig. How people abuse the new covenant. Wie Menschen den neuen Bund missbrauchen. To put it in the context of the scripture that we read here. Um das in den Kontext mit der Schriftstelle zu bringen, die wir gerade gelesen haben. Here's what people do. Machen die Menschen Folgendes. They use the new covenant just to quench their own thirst. Sie benutzen den neuen Bund lediglich dazu, ihren eigenen Durst zu stillen. Life like this makes no sense, people. Ein solches Leben macht keinen Sinn, Leute. And it's so sad how people stop at the very first part. Oh, they just drink and drink and drink. They're so happy with what Jesus did. Und es ist so traurig, dass die Menschen beim ersten Teil stehen bleiben. Sie trinken nur und trinken und sind so glücklich damit, was Jesus getan hat. It's wonderful what Jesus did for us. Nun ist es wunderbar, was Jesus für uns getan hat. Of course it is. Ja klar, natürlich ist es das. Is it great to drink and drink and drink out of the love of Jesus? Ist es großartig, die Liebe Jesu zu trinken und zu trinken? Yes, yes, yes, and 1,000 times yes. Ja, ja, ja, und 1,000-mal ja. But is it the plan of God that we stop right there? Aber ist es der Plan Gottes, dass wir hier aufhören? Never. Niemals. And this is something that I'm so sure must make the heart of God really sad. Ich bin so sicher, dass dies das Herz Gottes wirklich traurig macht. You know, if you've been following me for a while, you know what I call this. Wenn ihr mir bereits seit einiger Zeit folgt, dann wisst ihr, wie ich das bezeichne. Call it the trap of the last day. Ich nenne es die Falle der letzten Tage. What's the trap of the last day? Was ist die Falle der letzten Tage? Man will be selfish. Menschen werden selbstsüchtig. You know, it's really crazy. We can be selfish about the finished work of the cross. Es ist wirklich verrückt, aber wir können bezüglich des vollbrachten Werkes am Kreuz selbstsüchtig werden. Oh, it's so wonderful how good Jesus is to me. Es ist so wunderbar, wie gut Jesus zu mir ist. Oh, thank you, Jesus, for the cross. It's so great for me. Oh, danke, Jesus, für das Kreuz. Es ist so großartig für mich. My friend, I give you a little clue here. Meine Freunde, ich gebe euch jetzt einen kleinen Hinweis. I personally don't know what is better. Ich persönlich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß es nicht. I like to get up like before the sun rises. Ich liebe es, vor Sonnenaufgang aufzustehen. It's just a habit that I have. Es ist einfach eine Gewohnheit von mir. And I like to sit and just drink and drink and drink. Ich liebe es, einfach da zu sitzen und nur zu trinken. And that's really, really wonderful. Und das ist wirklich wunderbar. I like to let the river flow. Aber dann liebe ich es auch, die Ströme fließen zu lassen. You would say to me, Reinhard, what is better, you drinking in the finished work of the cross? Wenn ihr mich fragt, Reinhard, was ist besser, im vollbrachten Werk am Kreuz zu trinken? Or you pouring out the finished work of the cross? Oder das vollbrachte Werk am Kreuz auszuschütten? I honestly can't tell you what brings the greater satisfaction. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, was größere Zufriedenheit bringt. But I think. Aber ich glaube. That if you don't become rivers of living water, life makes no sense. Wenn ihr nicht zu Strömen lebendigen Wassers werdet, dann macht das Leben keinen Sinn. So we have to understand. Wir müssen verstehen. That yes, Jesus told us to drink. Dass ja, Jesus hat uns gesagt zu trinken. But he didn't stop there. Aber er hat nicht gesagt, hier aufzuhören. Become a river of living water. Er hat uns auch gesagt, wir müssen zu Strömen lebendigen Wassers werden. What do you want to be, a reservoir or a channel? Was möchtet ihr also sein, ein Gefäß oder ein Kanal? Talk more tomorrow. Wir werden morgen mehr darüber reden.